Hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo. Do you know, when I was young, I was very, very insecure. Als ich jung war, war ich sehr, sehr unsicher. When I was already serving God, I was very insecure. Als ich bereits Gott diente, war ich sehr unsicher. Now, my deep insecurity actually caused a lot of friction in our marriage and many other relationships. Meine tiefe Unsicherheit verursachte viel Reiberei in unserer Ehe und in manch anderer Freundschaft. And specifically, it caused me to be a man pleaser. Und vor allem veranlasste es mich dazu, den Menschen zu gefallen. And you know, and once the Lord really confronted me, als mich der Herr damit konfrontierte, that I would rather displease God than displease man, dass ich lieber Gott missfallen würde als den Menschen, because my heart was so insecure, weil mein Herz so unsicher war, because you know, God is a God who you don't see, but the people around you, you see. Denn Gott ist ein Gott, den du nicht siehst, aber die Menschen um dich herum siehst du. God loves you unconditionally, even when you displease him. Gott liebt dich bedingungslos, auch wenn du ihm missfällst. But people, when you displease him, they reject you. Jedoch, wenn du Menschen verärgerst, dann lehnen sie dich ab. And I was too afraid to being rejected by people. Ich hatte zu viel Angst, von den Menschen abgelehnt zu werden. I wanted to be loved and accepted by everybody. Ich wollte von allen angenommen und geliebt werden. And I remember I was spending time on a mountain one day. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages Zeit auf einem Berg verbrachte. And we had a few days away with a whole bunch of leaders. Und wir verbrachten mit vielen Leitern ein paar Tage Urlaub. And we were just spending time together, you know, in talking and planning and strategizing and praying. Wir verbrachten Zeit zusammen, wir sprachen, wir planten und wir beteten. And my devotional time that morning. Und an diesem Morgen während meiner Andachtszeit, the Lord so confronted my heart. Konfrontierte der Herr so stark mein Herz. You know, about this whole attitude, how important it is for me to please men. Über diese Haltung, wie wichtig es für mich ist, den Menschen zu gefallen. And it was actually a couple of scriptures. Und es waren einige Schriftstellen. It was the one in Galatians 1 verse 10, you know, if I still please men, I cannot be a servant of Christ. Eine war Galater 1:10, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. And then it was another scripture from Proverbs that says the fear of man is a trap. Und da war noch eine andere Schriftstelle aus den Sprüchen, wo steht, dass die Menschenfurcht eine Falle stellt. You know, and as God confronted my heart and said to me, Reinhard, you really need to fix this. Als Gott mein eigenes Herz konfrontierte und sagte, Reinhard, du musst das wirklich korrigieren. You know, it actually was a very scary thing to do. Es war eine beängstigende Sache. And I tell you why, because if you're insecure, it's a scary thing to confront your insecurity. Und ich sage dir warum. Wenn du unsicher bist, dann ist es unheimlich, deine Unsicherheit zu konfrontieren. But I'm so glad the Lord brought me to this place. Doch ich bin so froh, dass der Herr mich an diesen Punkt gebracht hat. Because I understood that the time will come if I don't confront this now. Denn ich verstand, dass die Zeit kommen wird, wenn ich es jetzt nicht angehe. That I cannot do what God has put me into this world to fulfill. Ich nicht das machen kann, wozu mich Gott in diese Welt gestellt hat. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. How many opportunities have you let go by of praying for somebody who was sick because you were afraid that if things don't happen, you might be rejected? Wie viele Gelegenheiten hast du verstreichen lassen, für jemanden zu beten, der krank war, weil du Angst hattest, wenn nichts passiert, du abgelehnt werden könntest? Think about this. Denk darüber nach. How many people have not prophesied, even they had a prophecy? Wie viele Menschen haben nicht prophezeit, obwohl sie eine Prophetie hatten? Why? Warum? Because they were afraid that they might say something and it might not be right and now they displease somebody. Weil sie Angst hatten, dass sie etwas sagen könnten, was nicht richtig sein könnte und es jemandem missfallen könnte. You know, we have to come to a place where we are not worried about having pleased people or not having pleased them. Wir müssen an den Punkt kommen, an dem wir uns nicht sorgen, ob wir den Menschen gefallen haben oder nicht. You know, here is how terribly insecure I used to be. Hier ist, wie zutiefst unsicher ich war. You know, when I would be with a group of people, wenn ich mit einer Gruppe von Menschen zusammen war, and for instance, they would tell a dirty joke, und sie zum Beispiel einen schmutzigen Witz erzählten, and I knew that this would not please the Lord. Und ich wusste, dass es dem Herrn nicht gefallen wird. You know, I would not say anything. Habe ich nichts gesagt. Now, I did not agree with them. Ich habe ihnen nicht zugestimmt. But neither did I dare to say anything because I wanted to please these people. Aber auch habe ich mich nicht getraut, irgendetwas zu sagen, denn ich wollte diese Leute nicht verärgern. You know, and I had to violate my own conscience. Ich musste mein eigenes Gewissen verletzen. How many people violate their conscience because they are so desperate to please other people? Wie viele Menschen missachten ihr Gewissen, weil sie so verzweifelt danach bestrebt sind, es den anderen Leuten recht machen zu wollen. Denk darüber nach. God put something in your heart and you start to do it and then other people put pressure on you not to do it. Gott legt etwas in dein Herz und du fängst an so zu handeln. Dann üben Menschen Druck auf dich aus, es nicht zu tun. And your conscience begins to speak. Dein Gewissen fängt an zu sprechen. But because you're so desperate to please other people, now you violate your conscience. Weil du so verzweifelt bist, anderen Menschen gefallen zu wollen, verletzt du dein Gewissen. You know, so I have come to the clear understanding that it doesn't matter if people are pleased with me and with what I do or not. Ich bin zum klaren Verständnis gekommen, dass es keine Rolle spielt, ob ich den Menschen gefalle, ob ihnen gefällt, was ich mache oder nicht. You know, and I really want you to understand. Ich will wirklich, dass du es verstehst. There are unfortunately there are people out there that are confrontative people. Leider gibt es Leute, die gerne andere Leute konfrontieren. You know, it's not only that they have been free from this terrible addiction to please men. Es ist nicht nur, dass sie frei sind von dieser schrecklichen Sucht, Menschen zu gefallen. But they have pleasure in confront. Aber sie haben Freude, andere zu konfrontieren. You know, that's not what we are talking about. Darüber sprechen wir nicht. We will always have to walk in unconditional love and kindness and patience. Wir müssen immer in bedingungsloser Liebe, Freundlichkeit und Geduld wandeln. But when I have to make a choice to be true to my own value or please people. Aber wenn ich eine Entscheidung treffen muss, ob ich meinen eigenen Werten treu bleibe oder Menschen gefallen will, I have to be true to my own value and convictions. Dann muss ich meinen eigenen Werten und Überzeugungen treu bleiben. You know, I will never forget the day. I hope, I think so anyhow. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich hoffe es. Because for me it was such an important lesson. Denn es war für mich so eine wichtige Lektion. That when a man that I consider a great man of God. Als ein Mann, den ich für einen großartigen Mann Gottes halte. When he said to me. Zu mir sagte. Reinhard, it is very, very important that everybody speaks well of me. Reinhard, es ist sehr, sehr wichtig, dass jeder gut über mich spricht. I thought, oh my goodness, the time will come, but you will be in big trouble. Ich dachte, oh mein Gott, die Zeit wird kommen, wo du große Probleme bekommen wirst. Because Jesus himself said, woe unto you if all men speak well of you. Denn Jesus selber sagte, wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden. So think about it. Denk darüber nach. Here is the real simple truth. Hier ist die echte, einfache Wahrheit. If it is important for you that everybody likes and speaks well of you. Wenn es für dich wichtig ist, dass alle Menschen dich mögen, über dich gut sprechen. You're going to say and do many things that you are not actually agreeing with in your own heart. Wirst du vieles sagen und tun, womit du nicht wirklich in deinem eigenen Herzen übereinstimmst. And then you become a hypocrite. Dann wirst du zu einem Heuchler. Don't do that. Mach das nicht. See you tomorrow. Bis morgen.